So my friends. Also meine Freunde. Let's talk about something really interesting. Reden wir über etwas wirklich Interessantes. Why have we even been created? Warum wurden wir eigentlich geschaffen? Do you know, for the last few weeks, I can't get away from Psalms 90 verse 12. Die paar letzten Wochen konnte ich nicht vom Psalm 90 Vers 12 wegkommen. Lord, help us to count our days so that we may be wise. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. So here's what Moses is saying. Mose sagte Folgendes. Moses is saying, guys, you have to keep your eyes on eternity. Leute, ihr müsst eure Augen auf die Ewigkeit ausrichten. You can't live like this earth here is all that matters. Ihr könnt nicht so leben, als ob das hier auf Erden alles ist, was zählt. Live wisely here, because time is going to be over soon. Lebt hier weise, denn die Zeit wird bald vorbei sein. Look what Ecclesiastes 3 verse 11 says. Schau, was Prediger 3 Vers 11 sagt. For he has made everything beautiful in its time. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Also he has put eternity in the hearts. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Inside of your heart is eternity. In deinem Herzen ist Ewigkeit. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? That means your heart knows exactly that you have not been created for this earth. Es bedeutet, dein Herz weiß genau, dass du nicht für diese Erde geschaffen wurdest. Even if you don't know it in your natural mind, but your heart knows this. Auch wenn dein natürlicher Verstand es nicht weiß, dein Herz weiß das. Because before you were even born, when you're in your mother's womb, eternity was already in your heart. Weil bevor wir geboren wurden und im Mutterleib waren, war Ewigkeit schon in deinem Herz. So your heart is always longing for eternity. Dein Herz sehnt sich also immer nach Ewigkeit. The problem is we quiet our hearts with a million things around us. Das Problem ist, dass wir unser Herz mit Millionen von Dingen um uns herum ruhig stellen. But if you would only understand that this has to do with value. Aber wenn du nur verstehen könntest, dass das etwas mit Wert zu tun hat. Because there are different values in eternity than there are here. Denn in der Ewigkeit gibt es andere Werte als hier. So first of all, once you're in heaven, you will never again doubt how valuable you are to God. Erstens, wenn du im Himmel bist, wirst du nie wieder bezweifeln, wie wertvoll du für Gott bist. Because you understand this, you will also have different values. Und weil du das verstehst, wirst du auch unterschiedliche Werte haben. I will never forget when the Lord really spoke to me about Colossians 1, 15 and 16. Ich werde nie vergessen, wie Gott zu mir über Kolosser 1, Verse 15 und 16 gesprochen hat. Everything, absolutely everything was created by him and for him. Alles, absolut alles wurde von ihm und für ihn geschaffen. So if I have been created for him and he is an eternal God. Wenn ich also für ihn geschaffen wurde und er ein ewiger Gott ist. Then I've been created for eternity. Dann wurde ich für die Ewigkeit geschaffen. So only the eternal God can give me true value. Nur der ewige Gott kann mir einen wahren Wert geben. Nothing else will ever give me true value. Nichts anderes wird mir je einen wahren Wert geben. You know, it's really, really strange. The more we learn to engage with the eternal realm of heaven. Es ist wirklich, wirklich komisch. Je mehr wir lernen, uns auf das ewige Reich des Himmels einzulassen, the less we are bothered by things on this earth. Desto weniger werden wir von Dingen dieser Erde belästigt. Suddenly things that were so important to us, they just lose their value. Plötzlich verlieren Dinge, die uns so wichtig waren, ihren Wert. You know, Jesus had his value from the Father, from nobody else. Jesus bekam seinen Wert vom Vater, von niemandem sonst. That's why he said, I only do what I see the Father do. Deshalb sagte er, ich mache nur das, was ich den Vater tun sehe. It is such a sad thing how our hearts literally drive us to find value. Until we truly find them in God. Es ist so traurig, wie unsere Herzen uns regelrecht ziehen, um Wertschätzung zu finden, bis wir diese schließlich in Gott finden. And the sad thing is, the more you let your heart drive you, the less you will actually be satisfied. Und das Traurige ist, je mehr du dich von deinem Herzen ziehen lässt, desto weniger wirst du Zufriedenheit finden. Because when you think, now I've got it, you realize, oops, that didn't do it either. Weil wenn du glaubst, jetzt habe ich es, realisierst du, oops. Das war es auch nicht. So now your heart keeps going on this journey. Und somit bleibt dein Herz auf dieser Reise. If eternity is in your heart and I've been created for Jesus, then only him and eternity can bring that value to me. Wenn Ewigkeit in deinem Herzen ist und du für Jesus geschaffen wurdest, kann nur er und die Ewigkeit mir diesen Wert geben. And listen. Und hör zu. Because you've been created to have value, You cannot live unless your heart is convinced that you are valuable. Weil du dafür geschaffen wurdest, wertvoll zu sein, wirst du nicht wirklich leben können, bis dein Herz davon überzeugt ist, dass du wertvoll bist. You might exist. Du kannst existieren, but not truly live abundantly. Aber nicht wirklich in der Fülle leben. Jesus has come to give us this ridiculously abundant life. Jesus ist gekommen, um uns dieses unglaubliche Leben im Überfluss zu geben. It's so abundant that it doesn't even make sense in the normal life. Es ist so voller Fülle, dass es nicht einmal im normalen Verstand Sinn macht. So it's time to open our hearts. Es ist Zeit, unsere Herzen zu öffnen. Make a true inventory. Und eine richtige Inventur zu machen. And say, Father in heaven. Sagen wir, Vater im Himmel. I now understand that I was created for eternity. Ich verstehe jetzt, dass ich für die Ewigkeit geschaffen wurde. And I'm so sorry that I've let my heart go to places to get value outside of you. Und es tut mir so leid, dass ich mein Herz an Orten ziehen ließ, um wertgeschätzt zu werden, außerhalb von dir. I will not do this anymore. Ich werde das nicht wieder tun. Do you know, I've said to somebody this week. Ich habe diese Woche zu jemandem gesagt. I said, isn't it a strange thing? Ist es nicht komisch? That the beautiful women never think that they're beautiful. Dass die schönen Frauen nie denken, dass sie schön sind. It's strange. Es ist komisch. It's a heart issue. Es ist eine Herzenssache. Once a woman really knows what value she has, she will also consider her beautiful. Wenn eine Frau wirklich ihren Wert kennt, wird sie sich auch als schön bezeichnen. And if she doesn't truly have found her value in God, und wenn sie ihren wahren Wert nicht in Gott gefunden hat, doesn't matter how many plastic surgery you do and how much makeup you put on, you will never feel beautiful. Egal wie viele Schönheitsoperationen sie hat und wie viel Make-up sie auflegt, sie wird sich niemals schön finden. Because it's in your heart. Weil es in deinem Herzen ist. So find your true value in the one who created you for eternity. Finde deinen wahren Wert in dem einen, der dich für die Ewigkeit erschaffen hat. More will continue. Morgen geht's weiter.